Knut, Knut, Knut, das Mädchen. Knut, Knut, Knut, das Mädchen. Knut, Knut, Knut, das Mädchen. Knut, Knut, Knut, das Mädchen. Prima. Ja, super. Das ist einfach, klingt gut. Wie viel Bier ist noch da? Keins mehr. Geht's auch mal ohne? Ja. Ja. Na ja, geht schon. Dafür macht's ja Spaß. Eben. Was ich manchmal wirklich bereue, ist, dass man heute nicht mehr so simpel über Beziehungen singen kann. Eben, das Mädchen war doch schon mal sehr simpel. Finde ich nicht unbedingt. Finde ich, sagen wir mal, ein kompliziertes Phänomen. Das Problem ist eher der Reim. Ja, was reimt denn sich auf Problem? Wieso Problem? Um Beziehung muss es gehen. Meine Freundin ist weg, mir geht es wie Dreck. Schaut, schaut, das ist meine Braut. Ah, nee, das ist 50er Jahre nicht. Das bisschen Popkultur, was wir haben, besteht aus den 50er Jahre Coverversion. Ey, komm. Das ist doch Blödsinn, lass uns modernere Reime machen. Penis Night erzeugt bei mir nur Heiterkeit. Das fand ich schon ziemlich klasse. Und außerdem auch Eitelkeit geht's weiter, wa? Jetzt muss ich mal überlegen. Das ist schon ziemlich genial. Bist du neidisch? Jetzt auf dich? Ja. Nö, also ich werde zwar nicht so viel kommen, aber... Na, kick mal, kannst du Französisch zum Beispiel? Wieso, nee. Na, siehst du, aber wenn er jetzt jemanden kennen würdest, der Französisch kennte, ja, und du wärst neidisch auf den, dann wäre das vielleicht möglicherweise ein Grund für dich selber Französisch zu lernen. Und zack, würdest du Französisch kennen und wärst glücklicher, als du jetzt bist. Ja, Französisch kann man lernen, aber so gut reimen wie du, glaube ich, nicht. Ja, aber da kann doch Neid sehr hilfreich sein, meinst du nicht? Irgendwann kommt es schon, irgendwann kann ich auch gut reimen. Na, was bringt dich denn dazu, dich aufzuraffen? Naja. Auch eigentlich ja nicht. Vielleicht werden ja ein paar Bier noch eine Inspirationsquelle. Na ja, das kann doch jetzt nicht an der Besoffenheit liegen, sondern sagen wir mal, jemand, der den Anspruch hat, Künstler zu sein, der muss doch auch einen gewissen Mut haben, über so eine Grenze rüberspringen zu können. Ich weiß ja nicht. Und sich auch, sagen wir mal, lächerlich zu machen. Bist du denn auf ihn reingekommen, wenn du vorher nicht Bier getrunken hättest? Ja, warum nicht? Glaube ich nicht. Nee, denke ich zum Beispiel, bin ich fest davon überzeugt. Ja, du trinkst doch aber Bier mit der Absicht, dich dann irgendwie wohler zu fühlen. Nee, tut mir jetzt prima, was will ich mehr? Ja, Wohlbefinden ist eine Grundvoraussetzung für Kreativität. Ach Gott. Natürlich. Ich denke, das ist so eins der zentralen Naturgesetze. Naja, ist sowas wie Gravitation. Ist schwer zu erklären, aber es ist eben so. Ja. Ja. Na gut, dann versuche ich eben mal, mich nicht wohlzufühlen und neidisch auf dich zu sein. Naja, sag doch, aber sei positiv neidisch. Gut. Mann, Jürgen, ich beneide dich um deine Reimkünste. Ja. Gut, wa? Dann singen wir jetzt bitte ein Loblied des positiven Neides. Aha. Und wie? Naja, bloß so. Seid neidisch und lasst euch nicht... Unterkriegen. Lasst euch nicht unterkriegen und in eurem positiven Neid nicht beirren. Man merkt, du bist nicht Knecht irgendwelcher Reimschemata. Ja, aber wollen wir denn Knechte sein? Nein. Da haben wir ein schönes Motto gefunden. Dass wir konsequent beherzigen wollen. Und dann kommt etwa sowas raus. One, two, three, four. Yeah. Penisneid, Heiterkeit. Heiterkeit. Yeah. Penisneid erzeugt bei mir nur Heiterkeit. Penisneid erzeugt bei mir nur Heiterkeit. Penisneid erzeugt bei mir nur Heiterkeit. Penisneid, Heiterkeit. Penisneid erzeugt bei mir nur Heiterkeit. Mandy, hey, hey. Und Heike, hey, hey. Petra, hey, hey. Und Gerti, hey, hey. Franka, hey, hey. Und Heike, hey. Penisneid, hey, hey. Penisneid, hey, hey. Mit zum Schluss? Mann, oh Mann, da hat's ja mal wieder nicht geklappt. Ja.